Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann in der Hängematte. In der Gegend, in der mein neuer Klient wohnte, sah alles grün aus. Auch die meisten Autos schienen grün zu sein und die Kinder trugen grüne Kleider. Vielleicht täuschte ich mich aber auch und alles war nur eine Luftspiegelung. Ich atmete erleichtert auf, als mich Herr Jäger in seinen Garten führte. Jäger hatte graue Haare und in seinem Garten stand ein Baum mit roten Blättern. Das ist ein japanischer Fächer-Ahorn. Wunderschön, nicht wahr? Ja, ich bin ja eigentlich kein Freund von Sträuchern und Bäumen, aber diesen Ahorn hat meine Frau gepflanzt vor vielen Jahren. Meine Frau lebt nicht mehr, aber im Sommer, wenn ich hier draußen sitze, bin ich hier ganz nah. Am Telefon sagten Sie etwas von einer Blutspur in Ihrem Garten. Richtig. Erlauben Sie mir, etwas auszuholen? Mit der Hand oder mit der Geschichte? Mit der Geschichte, natürlich. Sie begann nämlich vor 2 Jahren. Damals steckte ich mitten in einer Depression. Ich saß stundenlang auf der Bettkante, nicht fähig aufzustehen, aber auch lustlos weiterzuschlafen. Kennen Sie das? Meine Bettkante geht Sie nichts an. Ich bin aus professionellen Gründen hier, nicht aus privaten. Habe ich Ihnen meinen Tagesansatz am Telefon genannt? Von jetzt an läuft der Ticker. Kein Problem, Sie sind engagiert. Was genau geschah vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren? Keine Ahnung, das ist lange her. War da nicht etwas mit diesem Politiker, der Schmiergelder angeht? Ich rede von Ihrem Garten, nicht von schmierigen Politikern. Ach so, ja. Es begann vor 2 Jahren. Damals steckte ich mitten in einer Depression. Das sagten Sie bereits. Wie ging es weiter? Tatsächlich? Manchmal erzähle ich eine Geschichte und während ich sie erzähle, denke ich, diese Geschichte habe ich bereits jemandem erzählt, aber ich weiß nicht mehr wem. Mir haben Sie bereits erzählt, dass Sie vor 2 Jahren eine Depression hatten. Richtig. Ich ging zum Arzt und er verschrieb mir Tabletten, danach ging es mir besser. Und? Was und? Ich bin nicht hier, um mir Ihre Krankengeschichte anzuhören. Was ist mit der Blutspur in Ihrem Garten? Richtig, die Blutspur. Mysteriös, finden Sie nicht? Ich sehe keine Blutspur. Ich habe sie weggewischt. Wo war sie genau? Hier, direkt unter der Hängematte. Und in der Hängematte lag ein Mann? Meistens, ja. Aber nicht, als Sie die Blutspur entdeckten. Es begann, wie gesagt, vor 2 Jahren. Sie hatten gerade eine Depression. Richtig. Eines Nachts, ich konnte nicht schlafen, ging ich in den Garten und da sah ich ihn. Den Mann in der Hängematte? Richtig. Genau genommen sah ich ihn ja nicht, weil er in der Hängematte lag. Und weshalb wussten Sie, dass es ein Mann war? Er schnarchte und grunzte. Haben Sie den Mann geweckt? Wieso sollte ich? Sehen Sie, diese Hängematte hängt das ganze Jahr über draußen. Ich benutze sie nicht, sie hängt einfach nur da. Dieser Mann muss das bemerkt haben. Er schlief jede Nacht in Ihrer Hängematte. Nicht jede Nacht, aber oft. Natürlich vor allem im Sommer, wenn es warm war. Und Sie vermuten, dass die Blutspur von diesem Mann stammt? Richtig. Ich vermute, dass ihm etwas zugestoßen ist. Ich kenne den Mann nicht, aber ich fühle mich ihm verbunden. Ich entdeckte die Blutspur gestern früh, gestern Nacht, schaute ich nach, ob er in der Hängematte lag, vergeblich. Der Auftrag war nicht besonders interessant und auch nicht besonders einfach. Ich sollte nach einem Mann suchen, der kein Gesicht und keinen Namen hatte und der vielleicht gar nicht verschwunden war, sondern sich nur einen anderen Garten als Übernachtungsplatz ausgesucht hatte. Als erstes befragte ich die Nachbarin von Herrn Jäger. Sie hieß Landvogt und ihr Garten sah aus, als wären permanent 10 Leute mit Rasenmäher und Schere an der Arbeit. Sie suchen nach einem Mann? In meinem Garten? Es könnte sein, dass er ab und zu in Ihrem Garten übernachtet. Das ist ausgeschlossen, das würde ich bemerken und umgehend der Polizei melden. Da drüben bei den Jägers, da geht es manchmal drunter und drüber. Das Gartentor ist ständig offen und das Gras steht manchmal Meter hoch. Seit die Frau Jäger gestorben ist, verkommt das Grundstück. Sie mögen Ihren Nachbarn nicht besonders. Er spielt Trompete. Besser gesagt, er tut so, als würde er Trompete spielen. Tatsächlich? Mitten in der Nacht? Nein. Leider hält er sich an die Zeiten, in denen man als Nachbar nichts dagegen tun kann. Er vereinsamt. Er benötigt eine starke Frau an seiner Seite. Ist Ihnen in den letzten Tagen und Nächten etwas aufgefallen? Vielleicht ein Schrei? Weshalb möchten Sie das alles wissen? Wer sind Sie überhaupt? Maloney, Privatdetektiv. Maloney? In welchem werden Sie Krimi spielen Sie mit? In keinem. Ich bin echt. Echte Privatdetektive gibt es nur im Fernsehen. Wenn Sie es sagen. Sonst noch etwas? Darf ich mich ein wenig in Ihrem Garten umsehen? Nur wenn Sie die Schuhe ausziehen. Darf man den heiligen Rasen nur barfuß betreten? Sie tragen mit Ihren Schuhen Blütenstaub in meinen Garten. Was glauben Sie, weshalb überall das Unkraut wuchert? Ich zog meine Schuhe aus und schaute mich um, sah aber weder eine Blutspur noch einen Verletzten. Es waren auch keine Käfer, Schnecken und Vögel zu sehen. Vermutlich hatte Frau Landvogt alle ausgerottet. Oder es hatte sich in der Natur herumgesprochen, dass mit ihr nicht gut Kirschenessen war im Garten. Nach Frau Landvogt konnte mich nichts mehr erschrecken. Deshalb ging ich zur Polizei. Üble Sache, Maloney. Die Stadt muss sparen. Deshalb dürfen wir unsere Schusswaffe in Zukunft nur noch einmal im Monat benutzen. Das freut die unschuldig ins Visier genommenen Zivilisten. Mit dem Handy dürfen wir nur noch telefonieren, wenn Gefahr in Verzug ist. Oder der Telefonbetreiber Bonusmeilen offeriert. Bonusmeilen für Polizisten? Fliegen Sie demnächst aus Spargründen in die Karibik? Die Bonusmeilen gelten für die Streifenwagen. Ohne Bonusmeilen bleiben die Wagen in der Garage. Die Stadt würde viel mehr sparen, wenn man gewisse Polizisten frühzeitig in den Ruhestand schicken würde. Alles schon geschehen, Maloney. Sehen Sie den Polizisten da drüben. Meier 13 wurde mit 34 Jahren in den Ruhestand entlassen. Seine Rente wurde nach unten angepasst. 13,50 Franken im Monat und ein Gutschein bei McDonald's. Weil er davon nicht leben kann, arbeitet er jetzt schwarz als Polizist. Schwarzarbeit bei der Polizei? Wir müssen mit der Zeit gehen, Maloney. In der Rezession ist Fantasie gefragt. Deshalb löse ich Kreuzworträtsel. Das regt die Fantasie an. Manchmal fallen mir so viele Worte ein, dass ich damit 30 Felder füllen könnte, auch wenn nur eines frei ist. Und was ist mit der Blutspur an der Gallusstraße? Uns liegt nichts vor, außer eine Anzeige gegen Unbekannt. Von wem? Eine gewisse Frau Landvogt. Sie hat gemeldet, dass in ihrem Garten ein Zwerg und eine Schaufel entwendet wurden. Das wird immer schlimmer, Maloney. Es wird alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. In unserem Haus hat sogar jemand die Namensschilder neben den Klingelknöpfen gestohlen. Das wird nachher alles im Internet versteigert. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, wie ein Namensschild eines unfähigen Polizisten ersteigern sollte, verzichtete aber darauf, das Thema eingehend zu erläutern. Als ich am Abend wieder in der Gallusstraße war, traf ich auf einen jungen Mann, der sich auffällig, unauffällig umsah. Hübsche Gegend. Ich schaue mich gern abends ein wenig um. Irgendwann möchte ich auch so ein Haus kaufen. Vielleicht hier, vielleicht woanders. Leben Sie hier? Nein, ich habe eine Rasenmäherallergie. Ja, mit diesen Allergien ist nicht zu spaßen. Meine Mutter bekam immer Tränen in den Augen, wenn sie den Briefträger sah. Mein Vater glaubte, sie sei auf Briefträger allergisch. Dabei war sie nur traurig, weil der Briefträger sie mit der Nachbarin betrog. Ja, ja, so geht es zu und her im Nachbarsgarten. Waren Sie an den vergangenen Abenden auch hier unterwegs? Nein, nicht hier. Warum fragen Sie? Weil hier in dieser idyllischen Straße ein Verbrechen geschehen ist. Ein Verbrechen? Hilfe! Jemand muss mir helfen! Polizei! Feuerwehr! Sanität! Lokalfernsehen! Da braucht jemand unsere Hilfe! Dann rufe ich am besten die Polizei. Ich nickte, ließ den Mann stehen und eilte zu der jungen Frau, die an einem Gartentor stand und wild gestikulierte. Ich hob beschwichtigend die Arme und setzte mein beruhigendstes Lächeln auf. Doch es half alles nichts. In unserem Garten liegt ein toter Mann. Da vorne, im Garten unter dem Apfelbaum. Das ist schrecklich, davon kriege ich Albträume. Die Polizei ist bereits unterwegs. Sie bleiben am besten hier stehen und ich schaue mir den Toten an. Sind Sie Arzt oder etwas Ähnliches? Ich schaute kurz zurück und konnte den jungen Mann nicht mehr sehen. Vermutlich war ihm schlecht geworden oder er hatte keine Lust, der Polizei Fragen zu beantworten. Ich konnte das gut verstehen. Der Tote sah nicht gerade erbaulich aus. Es gibt angenehmere Dinge, als in einem Garten neben einer Leiche zu stehen und auf die Polizei zu warten. Als diese endlich erschien, hatte sich Frau Staub bereits Mut angetrunken und mir auch ein Glas offeriert. Na, Maloney, zeigen Sie der jungen Frau, wie man wirkungsvoll Spuren verwischt. So kriegen wir den Täter natürlich nie. Sind Sie Frau Landvogt? Mein Name ist Staub, Wanderstaub. Die Landvogt, das ist die Frau schräg gegenüber. Frau Landvogt hat uns benachrichtigt, dass in dieser Straße ein Penner sein Unwesen treibt und sich als Privatdetektiv tarnt. Die Beschreibung passt Privatdetektiv. Maloney. Und was ist mit dem jungen Mann, der die Polizei wegen der Leiche angerufen hat? Die Leiche kam erst später. Ein anonymer Anruf. Ich habe mich sofort in einen Wagen gesetzt, aber leider hatte der keine Bonusmeilen mehr zur Verfügung. Ich musste warten, bis ein anderer Wagen frei war. Vielleicht schläft er nur. Soll ich ihn noch einmal ein wenig schubsen? Sie lassen die Leiche so, wie Sie sie vorgefunden haben. Kennen Sie den Mann? Noch nie gesehen. Ich bin nur diese Woche hier. Das Haus gehört meinen Eltern. Sie sind in Südafrika. Ich hüte sozusagen das Haus. Und leeren die Hausbar. Weshalb sind wir uns nicht schon früher begegnet? Es geht hier um wichtigere Dinge als um den Alkoholkonsum von Privatdetektiven und jungen Frauen. Dieser Mann ist ganz offensichtlich tot und hat eine übel aussehende Wunde am Kopf. Die Blutspur deutet darauf hin, dass er sich in diesen Garten geschleppt hat, ehe er verstarb. Die Blutspur deutet vor allem darauf hin, dass unsere Mitarbeiter von der Spurensicherung Spuren sichern könnten, wenn nicht Leute wie Sie verantwortungslos herumtrampeln würden. Hey, das ist der Garten meiner Eltern. Wenn ich möchte, könnte ich Sie rausschmeißen, die Polizei rufen, Sie erschießen. Übernehmen Sie sich nicht. Sie sollten sich jetzt ein wenig hinlegen. Vorher aber sollten Sie Meloni ein Glas Feuerwasser bringen. Jetzt reicht es aber. Sie behindern die Arbeit der Polizei und der Justiz, Meloni. Könnte Sie verhaften? Auf der Stelle. Aber aus Spargründen dürfen wir diesen Monat nur noch 3 Leute verhaften. Da warten wir lieber, bis wir den Mörder dieses Mannes gefunden haben. Vielleicht ist es ja eine Bande, eine Dreierbande. Was aber machen wir, wenn es eine Viererbande ist? Einen der 4 erst nächsten Monat verhaften? Was meinen Sie, Maloney? Ich tippte auf einen Einzeltäter, doch das interessierte ihn nicht besonders. Da ich nun schon einmal in der Straße war, in der mein Klient wohnte, gab es nichts, das gegen einen Besuch sprach. Ich erzählte ihm von dem Leichenfund und er schaute mich entsetzt an. Ich habe es geahnt, dieser arme Kerl. Wie sah er aus? Ziemlich erschlagen. Er war schätzungsweise um die 40 und nicht sehr gepflegt. Ich habe ihn nie gesehen, aber er war mir ganz vertraut. Manchmal dachte ich, er ist so etwas wie mein Schutzengel im Garten. Die Blutspur deutet darauf hin, dass er in Ihrem Garten erschlagen wurde und dass er sich danach noch in den Garten der Nummer 12 geschleppt hat, ehe er verstarb. Aber weshalb sollte ihn jemand erschlagen? Sind wir schon so weit, dass Menschen getötet werden, nur weil sie sich nicht täglich baden? Wenn es Ihnen recht ist, werde ich nach dem Mörder suchen. Richtig, tun Sie das. Habe ich Ihnen schon erzählt, wie alles begann? Vor 2 Jahren, ich hatte damals eine Depression. Es gelang mir nicht, ihn zu bremsen. Erst als wir an der Tür standen, hielt er inne. Sein Gesicht wurde plötzlich aschfahl und ich befürchtete schon, dass er umkippen würde. Doch dann sah ich, weshalb er erbleichte. Frau Landvogt kam direkt auf uns zu und mit ihr eine Duftwolke, die garantiert jeden Vogel ins Jenseits befördert hätte. Ich habe Suppe gekocht. Möchtest du einen Teller? Ich habe auch eine Flasche Wein raufgeholt. Bordeaux vom Feinsten. Danke, Olga, aber ich stehe unter Schock und ertrage heute keine älteren Jahrgänge. Aber eine Tellersuppe. Morgen vielleicht. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Auch spät in der Nacht? Ja, danke, Olga. Aber das geht heute nicht. Was ist eigentlich geschehen? Weshalb gibst du dich mit diesem Mann ab? Meloni, Privatdetektiv. Aber das wissen Sie ja bereits. Richtig. Er arbeitet für mich. Du musst ja wissen, mit wem du dich einlässt. Bis später. Ja, ja. Sie ist hinter mir her, seit meine Frau gestorben ist. Soll ich ihr einen Schreck einjagen oder kommen Sie selber mit ihr zurecht? Kein Problem. Sie hat guten Wein im Keller und sie putzt den ganzen Tag. Früher oder später werde ich ihr Angebot annehmen. Ich habe das Alleinsein satt und ich kann mit Katzen und Hunden nichts anfangen. Ich fragte ihn nicht nach dem jungen Mann, der sich in der Straße nach einem Haus umgeschaut hatte, weil ich nicht noch einmal hören wollte, wie alles begann und weil er dem jungen Mann wahrscheinlich noch nie begegnet war. Ich begegnete dafür ständig den gleichen Leuten. Zum Beispiel am nächsten Morgen im Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Diese Frau hat uns belogen. Sie ist gar nicht die Tochter des Ehepaares, dem das Haus gehört, in dessen Garten die Leiche von der Kachel gefunden wurde. Ich bin nicht die leibliche Tochter, aber ich bin für die beiden so etwas wie eine Tochter. Wir haben uns erkundigt. Und dagegen kam es in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig zu Diebstählen. Keine eigentlichen Einbrüche, aber Diebstähle in den Gärten. Unzählige Gartenschläuche, Gartenzwerge, Gartenhacken, aber auch Radiogeräte, Bewegungsmelder und anderes wurde gestohlen. Damit habe ich nichts zu tun. Es ist nicht verboten, Freunden die Hausbar leer zu trinken. Die müssen es ja wissen, Maloney. Was aber ist mit dem Schmuck, den wir in der Handtasche der jungen Frau gefunden haben? Der gehört mir. Das werden wir überprüfen. Was ist mit diesem Kachel? Kümmert sich die Polizei auch noch um die wichtigen Dinge? Oder ist das aus Spargründen nicht mehr möglich? Wir sparen effizient, Maloney. Deshalb muss ich jetzt zum Kaffeeautomaten. Oh ja, ein Kaffee wäre jetzt toll. Für Verdächtige und Zeugen gibt es keinen Kaffee mehr bei der Polizei. Und für die Polizei nur noch alle 3 Stunden. Gleich ist es soweit, ich muss mich beeilen, die Schlange wird immer länger. Tatsächlich reihten sich über 1 Dutzend Männer und Frauen vor dem Kaffeeautomaten ein und warteten geduldig, bis ein Mann, der offenbar nichts anderes zu tun hatte, die Maschine freigab. Zusammen mit Frau Staub verließ ich das Gebäude. Ich brauche jetzt ein Glas Wein. Kurz nach 10 am Morgen? Sie sind ja übler dran, als ich dachte. Ich kriege das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Der tote Mann. Das war schrecklich. Hatten Sie ihn zuvor schon einmal gesehen? Nein. Aber als ich ihn dann liegen sah, dachte ich zuerst, es wäre Charlie. Wer ist Charlie? Charlie ist der eigentliche Grund, weshalb ich immer wieder gerne in das Haus meiner Eltern zurückkehre. Er lebt hier in der Gegend, aber leider kenne ich seinen Nachnamen nicht. Ich bin ihm nur einmal begegnet, aber es hat sofort gefunkt zwischen uns. Wie sieht dieser Charlie aus? Toll. Umwerfend. Fantastisch. Noch nie bin ich einem Mann mit einer solch guten Ausstrahlung begegnet. Ein Mann mit einem... Können Sie Charlie für mich finden? Nur, wenn Sie mir seine Größe und andere unromantische Dinge verraten. Sie wollen eine ganz normale Beschreibung von Charlie? Sie verdrehte die Augen und begann eine Aufzählung, die nicht enden wollte. Offenbar hatte sie ihn sich bei dem einen Mal von Kopf bis zu den Zehen genau eingeprägt. Die Beschreibung passte auf den jungen Mann, dem ich am Abend, bevor die Leiche gefunden wurde, begegnet war. Einen Mann zu finden, von dem ich nur eine vage Beschreibung und einen Vornamen habe, gehört zu meinem Beruf. Und wenn die Beschreibung nicht nur vage, sondern sehr exakt ist und ich den Mann selber schon zu Gesicht bekommen habe, macht mein Beruf sogar Spaß. Auch wenn ich es dabei mit Klienten wie Herrn Jäger zu tun kriege. Ich werde die Hängematte wegwerfen. Meine Frau und ich haben sie kaum je benutzt und der Mann, der sie benutzt hat, ist tot. Habe ich Ihnen schon erzählt, wie damals alles begann? Sie hatten eine Depression und ich habe auch bald eine... Irgendwie kommt mir der Mann bekannt vor, den Sie beschrieben haben, aber ich kann ihn nirgendwo einordnen. Vermutlich ist er Ihnen hier in der Straße begegnet. Es muss mehr gewesen sein als eine zufällige Begegnung. Gesichter merke ich mir nur, wenn ich mit jemandem gesprochen habe. Er interessiert sich für Häuser. Vielleicht fragt er, ob Sie Ihres verkaufen möchten. Das ist es. Phänomenal. Mein Gedächtnis funktioniert wie das eines 20-Jährigen. Die 20-Jährigen sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Ja, der Mann sprach mich an, weil er mir etwas verkaufen wollte. Und was wollte er Ihnen verkaufen? Gartenzubehör. Hacken, Gartenzwerge, Schläuche und Rasenmäher? Richtig, er hatte eine ganze Menge anzubieten. Alles aus zweiter Hand, aber einwandfreie Qualität. Hat er Ihnen einen Namen genannt oder eine Karte hinterlassen? Ich merke mir Gesichter und Telefonnummern. Ich habe nie in meinem Leben ein Adressbuch benutzt. Alles hier oben gespeichert. Er gab mir seine Handynummer. Und wie lautet die Nummer? Lassen Sie mich überlegen. Eine 5 kommt darin vor und zweimal die 4, auch eine 8 und sicher auch eine 3. Jetzt muss ich das nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Richtig, zweimal die 0, so ist es. Er nannte mir eine Nummer und ich rief an. Eine Frau namens Claudia meldete sich und fragte mich nach meinen Wünschen. Beim zweiten Versuch landeten wir bei einem Notarzt. Danach folgte eine genervte Schülerin, eine Hausfrau und ein Bestattungsinstitut. Nummer 6 war schließlich Charlie. Ich verabredete mich mit ihm vor einer Kirche. Sind Sie katholisch? Nur wenn es für meine Ermittlungen notwendig ist. Sie ermitteln? Privat. Sie haben nichts zu befürchten. Was sollte ich denn befürchten? Sie sind ein Einbrecher und ein Dieb. Ah, ich bin kein Einbrecher. Im Grunde haben Sie recht. Sie brechen in keine Häuser ein. Sie dringen lediglich in die Gärten ein und klauen Gartenzubehör. Das steht da einfach so rum. Die Leute vermissen es vermutlich nicht einmal. Und den gleichen Leuten verkaufen Sie das Gartenzubehör wieder als einwandfreie Secondhand-Ware. Ich kurble die Wirtschaft an. Neue Ideen braucht das Land. Schon bald werde ich ein eigenes Geschäft gründen. Die Ideen GmbH. Damit komme ich groß raus. Zuerst kommen Sie ganz klein rein, in eine Zelle. Sie können mich nicht einschüchtern. Sie nicht. Nur weil Sie einen Penner erschlagen haben, müssen Sie nicht denken, dass Sie es auch mit dem ollen Meloni aufnehmen können. Ich habe keinen Penner erschlagen. nur ein wenig geschubst. Sie geben aber zu, dass Ihnen der Mann in der Hängematte in die Quere gekommen ist. Die Hängematte bewegte sich plötzlich und da fiel er vor mir auf den Boden und ging sofort auf mich los. Ich habe ihn weggestoßen und er ist hingefallen. Und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Ach was, er war nur leicht benommen. Ich haute ab und er folgte mir. Er griff sich eine Gartenkralle. Ich fürchtete um mein Leben. Und was geschah dann? Ich flüchtete in einen anderen Garten. Es gelang mir, über eine Hecke zu springen. Ich sah mich um und da war er nicht mehr zu sehen. Glauben Sie mir, der Mann war quicklebendig, als ich ihn zuletzt sah. Der Polizei lag mittlerweile der Obduktionsbericht vor. Normalerweise bleibt so etwas Normalsterblichen wie mir nicht zugänglich. Da ich aber über ganz besondere Kanäle verfüge, werden mir überall Tür und Tor geöffnet, wenn es darauf ankommt. Ja. Oh, das ist unfassbar. Maloney, das ist eine Rarität. 1953. In diesem Rätsel hat es Fragen, die heute keiner mehr stellt. Damit kann ich mich für die Kreuzworträtsel-Nostalgietage in Oberammergau anmelden. Aber erst nachdem Sie mir erläutert haben, was im Obduktionsbefund steht. Also gut, Maloney, wo haben wir ihn? Hier, ja, Gunhilde Steinbeißer, vermutlich erwürgt mit einer Schnur 1956. Ist das auch für die Kreuzworträtsel-Nostalgietage in Oberammergau? Nein, das ist für die Leichen-Nostalgietage in Muri. Die schönsten Leichen aus 50 Jahren Polizeidienst. Schönes Motto, finden Sie nicht, Maloney? Und was ist mit der Leiche aus der Hängematte? Der Tote wurde nicht in einer Hängematte gefunden. Aber er hat darin gelegen, bis er von einem Einbrecher geweckt wurde. Davon wissen wir nicht, der Mann ist erschlagen worden. Ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf, die Schädeldecke wurde zertrümmert. Er muss sofort bewusstlos umgefallen sein. Es ist also unmöglich, dass er sich nach diesem Schlag noch auf die Verfolgung des Einbrechers macht. Na, undenkbar, Maloney. Hatte der Mann auch noch andere Wunden am Kopf? Ja, eine Schürfwunde und eine Beule an der Stirn, nicht weiter schlimm. Aber für die Leichen-Nostalgietage taugt er nicht. Er begann wieder im Rätselheft zu blättern. Seine Augen wurden feucht und er gab seltsame Laute von sich. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, flüchten! In meinem Büro wählte ich die beste Flasche Whisky aus und machte mich auf den Weg. Das tut gut. Möchtest du auch einen? Nein, danke. Genießen Sie ihn. Es dürfte der letzte sein für lange Zeit. Ich weiß. Nach dem Gespräch mit Ihnen ging mir ein Licht auf. Deshalb kam ich her. Sie sind doch jetzt hoffentlich nicht religiös geworden. Nein, aber ich wusste auf einmal, weshalb der Penner nicht mehr hinter mir her war. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er Charlie erschlägt. Und da haben Sie kurzerhand den Penner erschlagen. Es war schrecklich. Ich hoffte, dass er wieder aufstehen würde. Stunde um Stunde schaute ich nach ihm, auch mitten in der Nacht. Aber er stand nicht mehr auf. Sie hat sich in mich verliebt. Einfach so. Das ist mir noch nie passiert. Das ist Schicksal. Dagegen kann man nichts tun. Ich glaube kaum, dass Sie sich nüchtern in diesen Kerl verliebt hätten. Ey, ich habe alle Qualitäten, die Sie nicht haben. Ich bin jung und gut aussehend. Ich habe Ideen. Und Sie haben einen Sprung in der Schüssel. Die Liebe stellt keine Fragen. Sie ist einfach da. Im Gegensatz zur Polizei, die nie da ist, wenn man sie braucht. Ich werde mich freiwillig stellen, damit Charlie entlastet wird. Er wird es Ihnen danken bis in alle Ewigkeit. Selbstverständlich werde ich das tun. Gibst du mir deine Handynummer, damit ich dich jederzeit anrufen kann, wenn ich Urlaub habe im Gefängnis? Klar doch. Er gab ihr die falsche Nummer. Ich packte die halbleere Flasche Whisky wieder ein und leerte sie in meinem Büro ganz alleine. Am nächsten Morgen brummte mir der Schädel und mein Klient rief mich an, weil er mir erzählen wollte, wie damals, vor 2 Jahren, alles begann. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann in der Hängematte.